flimmern, wir stehen bereit. Feiern dein Leben, heute ist deine Zeit. Alles Gute, liebe Annika. Wie ein Turm, in Farben des Regenbogens ein bunter Sturm. Wir singen, wir lachen, die Welt ist klein, denn heute bist du die Königin rein. Alles Gute, liebe Annika. Geschenke gestapelt wie ein Turm, in Farben des Regenbogens ein bunter Sturm. Wir singen, wir lachen, die Welt ist klein, denn heute bist du die Königin rein. Ein Jahr älter, doch jung im Herz, jeder Funke sprüht wie ein Feuerwerk. Du bist unser Stern am Nachthimmel breit, Annika, heute brennt die Lebensfreude heiß. Alles Gute, liebe Annika, hey, hey. Heute lassen wir die Sorgen im Regen stehen. Kuchen, Tanz, Freude, der Moment ist hier. Wir feiern dich, Annika, mit voller Freude, liebe Annika.